Wir wählen heute noch ein Eisbär sein auf dem schmelzenden Polar. Wer fällt denn heute noch auf blaue Augen rein oder auf Weh von Jupiter? Tra-tra-la-la, bum-bum-da-da, tra-tra-la-la, bum-bum-da-da, tra-tra-la-la, bum-bum-da-da, tra-tra-la-la, la-la. Steckt der goldene Reiter noch in einer Klapse drin, der schloss das Porro in Turbulat. Vertrottelt heute die tiefe Glatzerin, vielen Dank auch Peter Pan. Der Kommissar ist tot, Kokainschock, schwere Not, wir wollen Spaß. Der Räuber steckt den Prinz, einen Pfefferminz trotzig in den Mund. Bum bum da da, tra tru la la, bum bum da da. Tra-tru-la-la, bum-bum-da-la, tra-tru-la-la, bum-bum-da-la, tra-tru-la-la. Bum bum da da, tra tra la la.